Hallo und herzlich willkommen zu 4 in 12, eine unverhoffte Ausgabe mit Ricky. Hallöchen. Hallo Chris. Unverhofft kommt oft, das sagte schon meine Mutter. Ja. Und recht hatte sie. Recht hatte sie. Pocho kann heute nicht dabei sein, denn der hat irgendwie einen grippalen Effekt. Eine Bauchspeicheldrüse hat er. Der hat eine Bauchspeicheldrüse, genau. Ja. Ricky, ich habe mir gedacht, der DFB-Pokal steht an. Lass uns doch da mal ein bisschen drüber schnacken, wie der Norddeutsche sagt. Wie man das bei euch? Ja. Im Schwäbischen sagt man... Schwätzen wir mal drüber. Schwätzen wir mal drüber. Ja, freilich. Bier, Viertel und dann schwätzen wir mal drüber. Ich finde ja, das Norddeutsche, das hat so ein bisschen mehr... Hat was Schwäbisches, das stimmt. Das hat ja was Schwäbisches, völlig richtig. Und natürlich möchte ich von dir heute noch ein Referat über den Wechsel von Niklas Bendtner zum VfL Wolfsburg hören. Wird's geben. Bitches! Ja. Aber als allererstes möchte ich über die wichtigen Dinge mit dir reden. Die Gamescom. Ja, das ist wirklich ein Thema, das mich noch nie interessiert hat, außer 2014. Irgendwie hat es mich gepackt. Ja. 61 Videos hast du heute gesehen? Mehr sogar. Ich habe vorhin nochmal so 8, 9 geguckt. Also ich komme schon auf 70 Videos jetzt, glaube ich, heute, die ich mir zu diversen Spielen angeschaut habe. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Es ist Wahnsinn. Ja, ich saug alles auf. Es ist alarmierend. Ich bin jetzt halt auch erst in dem Alter, wo man die Spiele richtig versteht. Deswegen, jetzt stürze ich mich so richtig rein ins Spielgeschehen und bin jetzt einfach im perfekten Gamer-Alter. Wir haben ja beide auch, wie lang war dein Footage von PES? Ich hab's mir nicht ganz angeguckt. Ihr könnt euch auf unserer Facebook-Seite nochmal 20-minütiges Match Deutschland gegen Brasilien angucken. PES 2015 auf der PS4 oder sowas. Wie lang ging deins? Also es war ganz schön ermüdend, muss ich sagen. Ich suche es gerade mal raus, wie lang das ging, weil auswendig weiß ich es nicht mehr. Das ist FIFA. Ich habe hier noch eine FIFA-Demo gerade reingekriegt. 17 Minuten. Oh, dann müssen wir die Sendung kurz nach hinten verschieben, glaube ich. Ja. Es waren 12 Minuten. Ja. Holland gegen Brasil. Full Match. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig was Negatives kann man zu dem Spiel nicht sagen, bis man dann ins Detail geht. Wenn man da so ein Footage sieht von Deutschland, Brasilien, wie bei mir, da kann ich nur sagen, grafisch top, spielerisch sieht das wirklich sehr, sehr rund aus. Ansonsten, ey, gutes Spiel. Aber die große Frage, die ich dich ja heute schon gefragt habe, warum sollte ich mir PES kaufen, wenn es FIFA gibt? Also das, was ich gesehen habe, sah aus wie FIFA vor 2 Jahren irgendwie so gefühlt. Ja. Also das hat mich jetzt nicht so weggehauen. Ich finde, dass FIFA, alles was man bis jetzt sehen konnte, 15 natürlich, ein bisschen crisper rüberkommt. Selbst der 14er finde ich irgendwie ein bisschen schicker einfach, so insgesamt. Ich kann natürlich nichts zum Gameplay sagen, das ist schwierig abzuschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das Video, was ich gesehen habe, da kam es mir aber so vor, dass die Torschüsse irgendwie so lahm rüberkamen, überhaupt nicht so wuchtig und so. Ja, also es sah jedenfalls bei der Demo, die ich jetzt gesehen habe, so aus. Also es hat mir alles, ich fand es nicht schlecht, aber es ist halt nicht irgendwie ansatzweise so wie FIFA 15, jedenfalls das, was ich jetzt hier gesehen habe. Also gibt es für mich keinen Grund, irgendwie zu wechseln oder mir noch ein Zweitfußballspiel anzuschaffen. In den Replays und so. Chris, und geht der Trend hin zum Zweitfußballspiel auf der Konsole? Da frag ich dich doch. Ja? Szenespaß oder notwendiges Übel der Natur? Das ist die Frage. Ja, ich glaube, die Süddeutsche hatte vor einigen Wochen da auch einen Artikel. Geht der Trend zum Zweitfußballspiel? Ich hatte PES 2014 und FIFA 14. Hatte ich beide. Jetzt kommst du. Ja. Jetzt Frage an dich. Bin ich da ein ethnischer Vorreiter? Also es gab Zeiten, da hatte ich das auch, dass ich beide Spiele geholt habe. Aber das lag daran, dass halt FIFA die Lizenzen hatte und PES das geilere Spiel war. Ja. Also diese Zeiten gab es bei mir auch, aber 2014 stand das für mich überhaupt nicht zur Debatte. Also ich weiß nicht. Ich habe das mal günstig geschossen, das PES, und dann habe ich es mir geholt und es war auch ein gutes Spiel, aber du wirst halt bei FIFA, da hast du halt das runde, komplette Paket. Du hast halt Lizenzen, bis der Auerhahn kräht. Du hast eine gute Grafik in den Details, in den Replays und so sieht PES auch gut aus. Auch das 2015er jetzt, finde ich schon. Aber es gibt einfach gar keinen Grund, sich PES zu holen, wenn du FIFA hast. Da gibt es einfach nichts dran zu deuteln, finde ich. Ich finde, ich würde mich freuen über eine Demo, wenn die irgendwie bei PlayStation 4 im Store Kommt am 19. Ja, da würde ich mich drüber freuen. Da möchte ich das mal ausprobieren. Bei FIFA zum Beispiel, die Demo interessiert mich überhaupt nicht. Weil, also ich werde es natürlich spielen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich denke, oh, da muss ich nochmal meine schon vorgefertigte Meinung irgendwie vielleicht überdenken, wenn ich die Demo gespielt habe. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass mich FIFA enttäuschen wird. Außer, das habe ich zu dir heute Mittag auch schon gesagt, die nehmen diese Torwartgeschichte, die sie ja offensichtlich jetzt so ein bisschen pushen, zu ernst. Das könnte nach hinten losgehen. Also das ist das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen Schiss habe, dass also sie stellen ja jetzt in den Präsentationen die Torhüter sehr in den Vordergrund. Ja, und ja. Vielleicht sorgt das dafür, dass man viel schwerer Tore schießen kann, weil man eben seitens FIFA den Effekt erzielen möchte, oh, die haben ja recht, die haben ja das wirklich richtig geil gefixt, da muss der jetzt die geilsten Skills drauf haben, um überhaupt einen Treffer zu erzielen. Könnte sein. Könnte sein, ich glaube es nicht. Hab da bisher auch von den ganzen Leuten, die das angezockt haben auf der GC, noch nicht gehört, dass es irgendwie jetzt schwieriger ist, Tore zu schießen. Viele haben aber erzählt, dass diese kurzen Reaktionen der Keeper einfach geiler aussehen. Wenn du kurz vorm Tor bist und schießt oder einen Ball Dropkick nimmst oder direkt, wie auch immer, die Animationen der Keeper sehen wohl jetzt wesentlich geiler aus und explosiver. Ich hab Angst, dass das EA einfach nur was ändert oder ein Feature einbaut, um was zu ändern, um was einzubauen, damit sie sagen können, ja, wir haben das und das gemacht, dabei war es gar nicht nötig. Ich befürchte das, dass das bei dem Keeper-Ding so ist, aber ja, ich glaube nicht, dass da wirklich jetzt was verschlimmbessert wurde, um das mal so zu nennen. Also nee, es machte schon Sinn, dass man mal am Torhüter-Gameplay irgendwie ein bisschen was ändert, weil, ganz ehrlich, wenn du eine Weile gespielt hast, ja, dann gab es schon immer wieder so Momente, du wusstest halt einfach, okay, wenn ich jetzt drücke, dann ist der Ball auf jeden Fall drin. Also oder es gibt so eine gewisse Distanz, wenn du da lupfst, dann ist der Ball immer drin. Ja. So und vielleicht kann man da noch ein bisschen was dran fixen. Übrigens, was ich noch als Verbesserungsvorschlag hatte für FIFA, hab mir ja Gedanken gemacht, was könnte bei FIFA noch verbessert werden. Es ist zwar jetzt nichts Besonderes, eher rudimentär, aber diese Zeitlupen nachdem ich ein Tor geschossen habe, die sind manchmal, finde ich, ein bisschen zu unglücklich, zu kurz. Die setzen zu kurz. Ja, die setzen zu spät ein. Also ja, gerade wenn du einen geilen Spielzug hattest, ja, siehst du nur noch den Abschluss. Ja. Das ist was. Natürlich kannst du das nicht immer dann ausdehnen, weil manchmal ist das Zuspiel auch überhaupt nicht wichtig, sondern nur das Tor. Aber da sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man da noch ein bisschen was dran dass das bastelt. Spiel so ein bisschen intelligent selbst rausfischt, bei welchem Tor der Aufbau eventuell wichtiger war. Bei einer Ecke natürlich, Ecke, Kopfball, Tor. So, aber wenn wirklich über 3-4 Passagen oder Stationen den Ball irgendwie nach vorne buxierst, um ihn dann reinzunetzen, das hätte ich auch schon ganz gerne. Wenn du jetzt in die Halbzeit gehst bei FIFA 15, dann werden in der Halbzeitpause die Highlights, die Tore gezeigt mit dem Kommentar, der zu diesem Zeitpunkt lief. Übrigens, das ist auch noch ein Punkt. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht zum Kommentar. Ich denke mal, da gibt's kein Update, das sind die üblichen Pfeifen. Hat man noch nichts gehört. Ich werde nicht auf Deutsch spielen. Okay, aber das ist ja ein Problem, das, denke ich mal, viele so irgendwie umtreibt, die deutschen Kommentatoren. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie kann man das fixen? Denn eigentlich können die Jungs ja nichts dafür. Du kannst ja nicht so viel Voice-Over aufnehmen, dass es sich nicht wiederholt. Aber man könnte mit mehreren Kommentatoren-Teams arbeiten. Wenn du dann statt mit zwei Leuten mit sechs arbeitest und die immer mal wieder so random durchmixt, also die Teams ausgerechnet nicht. Das ist natürlich toll, ja. Das wäre natürlich. Oder Fritz von Turn und Taxis, das wäre mal lustig. Das wäre toll. Lothar Matthäus spielt nicht mehr, da habe ich mich selber verguckt. Also ich glaube, da wäre was für jeden Anekdotenschrank dabei. Nee, aber da könnte man auch noch was dran fixen. Weil ich glaube nicht, dass das Problem jetzt nur an den Kommentatoren selber liegt, sondern diese ständigen Wiederholungen derselben Phrasen. Ja. Das ist im Englischen auch so, aber es lässt sich leichter ausblenden, weil es natürlich nicht meine Muttersprache ist. Ja. Ja, und was natürlich auch nervig ist, da haben sie sich selbst ein kleines Eigentor geschossen, wenn sie dann im Signal Iduna Park sind, dann erzählen sie halt in jedem dritten Spiel, wenn du da spielst, dass es die größte Stehtribüne der Welt ist. Bah. Das kommt halt dann alle drei Male, wenn du da spielst. So, das ist halt nervig. Aber das ist natürlich, man muss fast sagen, Ja, Mann, auf allerhöchstem Niveau. Ja, aber da muss doch noch was möglich sein. Ich meine, wenn du heutzutage Spiele siehst, wie unfassbar aufwendig die sind, allein jetzt hier mit The Wild oder Wild, wie das heißt, das angeblich eine Spielewelt hat, die so groß ist wie ganz Europa. Wild Hunt, The Witcher. Nicht The Witcher, dieses Wild von dem Typen, der auch bei Assassin's Creed früher mitgebastelt hat und immer noch bei Ubisoft mit dabei ist. Hast du das nicht gesehen, diesen Trailer Wild, wo du durch so eine Welt läufst und alles spielen kannst, selbst eine Forelle und, hast du das nicht gesehen? Ja, wurde auch angekündigt und da soll die Spielewelt so groß sein wie ganz Europa. So, natürlich ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, inwiefern dann auch jeder Winkel da mit Leben gefüllt ist, aber egal. Es scheint ja da schon Möglichkeiten zu geben, eine Menge Zeug zu speichern und ja, dann vielleicht dann doch den einen oder anderen Kommentar noch mit draufpacken, nochmal ein Kommentatorenteam. Ich glaube, dass man sich das noch eher leisten kann als noch eine türkische Liga oder so. Da musst du ja auch die Lizenzgebühren zahlen. Dann das Geld vielleicht lieber investieren. Obwohl, die türkische Liga finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber Nö, die habe ich persönlich auch lieber als die brasilianische, die ja jetzt rausfällt. Aber so, wie würdest du die Idee finden? So drei verschiedene Kommentatorenteams, die sich abwechseln? Das wäre natürlich ein Novum, ne? Gab's noch nie. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist eine Kostenfrage, aber da bist du bei EA. Nach diesem unfassbar geilen Clip von Madden, da kann es am Geld, glaube ich, nicht scheitern. Wie geil war bitteschön dieser Clip? Wenn du Dave Franco verpflichten kannst für so eine Geschichte, dann sollte es auch möglich sein, da irgendwie noch... Dave, Uli Butowka. Your home is burning. Your house is burning. Let it burn. Your house is burning. Let it burn! That's my boy. Sagt er. That's my boy. Es ist so super. Ja. Toller Trailer. Ja, Dave Franco, go. Mag ich. Ja, finde ich auch super. Hat mir 21 Jump Street, da müsstest du ihn ja auch gemocht haben. Ja, hab ich ihn sehr gemocht. Und auch bei 22 Jump Street hat er ja einen Auftritt. Stimmt, und im Knast, ja. Ja, der ist auch geil. Ja. Ich mag den. Ja, ich bin gerade hier auf FIFA, esports.org. Kennst du, ne? Ja, kenne ich. Übrigens, was mich mal interessieren würde, nicht, dass ich es mir durchlesen würde, aber ihr könnt ja mal irgendwo hinschreiben, keine Ahnung wo, wie ihr das mit diesen Kommentatoren handhabt. Also Facebook, YouTube, vielleicht auch mal sogar bei 4ecken211er.de. Ich weiß nicht, ob da auch so wenig Kommentare einlaufen. Gibt's gar nicht die Seite mehr, gibt's gar nicht mehr. Ach so, ist jetzt reingemacht.de geturnt. HaloWars.de oder was? Hello, hey. 4ecken211er Master Chief Edition.de. Das finde ich gut. Aber schreibt doch mal, wie ihr das macht, wie ihr FIFA spielt. Mit Kommentar, ohne Kommentar, englischen Kommentar, deutschen Kommentar oder was? Weiß der Kuckuck. Auf der FIFA 15 Seite steht Next Gen Torhüter. Sind sie aber noch ein bisschen outdated, oder? Next Gen gibt's ja gar nicht mehr. Current. Vielleicht ist es schon, sind sie schon einen Schritt weiter. Ja, die meinen das wahrscheinlich bezogen auf ihr eigenes Spiel Next Gen und so. Ja, so okay, sehr. Aber das kann es sein, sorgt ja natürlich für Verwirrung. Dummes Ja, verbesserte Torwart-KI, hier steht's, Rettungsdaten im letzten Moment. Das sieht aber echt geil aus, mal ohne Scheiße. Ja, absolut. Warum ist denn der Tim Howard da so prominent immer? Der hat sogar bei dieser Vorstellung als Peter Schmeichel mit dabei. Ja, das war Peter Schmeichel. Was immer noch geil aussieht. Ja, kann ich mit leben, dass du sagst, er sieht geil aus, aber der Auftritt, Peter, was ist denn deine Verteidigung? Ja, geht nur der und der, fand ich ein bisschen schwach. Ja, wahrscheinlich wird ihm das Ganze vorgegeben. Ich gehe davon aus, dass Peter Schmeichel hat es nicht nötig, FIFA zu spielen. Er lässt FIFA spielen, ganz klar. Er hat die Lautrup-Assistenz genommen, ne? Ja, das sagt er schon alles. Also, ja, aber ich muss sagen, diese Ultimate Team Legends-Geschichte hat mich nicht vom Hocker gerissen. Hat mich schon 2014, natürlich ist es lustig zu wissen, dass es sowas gibt und dass es, aber jetzt kein Grund für mich zu sagen, ja, da würde ich mir eher eine Xbox One holen. Also das ist mir zu dünne. Also mal davon abgesehen, dass man die eh nicht zugelost bekommt und sich in Punkten wahrscheinlich überhaupt nicht kaufen kann. Das ist für mich zu wenig, um jetzt zu sagen, da hat Xbox One einen klaren Vorteil gegenüber der PlayStation-Version. Denn das ist das Einzige, was sie haben, oder? Oder und noch einen Tag früher, oder wie war das? Ja, die haben diese 5 Tage früher, wenn du da diesen EA-Shit machst. Und dann haben sie da ihre FIFA-Legends. Ja, mehr ist es nicht. Ja, kann ich drauf verzichten. Ja, ich auch. Die 5 Tage hätte ich zwar auch ganz gerne lieber. Logisch, aber mein Gott, also dafür eine neue Konsole. Dafür haben wir 5 Tage länger Vorfreude. So. So, Vorfreude. Man-to-Man-Battles. Der Ball, der Hobbs im ersten DVP-Podcast hat er erzählt, dass, der ist auch ein großer FIFA-Fan, das Erste, was ihm aufgefallen ist, als er gezockt hat, dass der Ball enger am Fuß ist, ohne dass du L2 drückst. Okay. Der Ball ist instant enger am Ball. Der Ball ist instant länger am enger am Fuß. So. Okay, muss man sich dann halt mal anschauen, wie das ist, wenn du gegen solche, also wenn du dann praktisch den Ball abnehmen möchtest, ob du dann auch schneller faulst. Ja, wie sich das dann anfühlt, ja. Ja. Aber instant würde ich sagen, ist es mit Sicherheit nicht unbedingt vom Nachteil, wenn dann auch der Ball mal enger am Fuß ist und du langsamer läufst oder Ich habe hier gerade Bilder vom neuen Menü. Es war überfällig. Ja, das stimmt. Das, die Menüführung, die war immer ein bisschen schwer und träge, aber sieht jetzt ein bisschen lockerer aus. Ultimate Team, ja, hat sich anscheinend auch nichts geändert. Was auffällt, die Steelbook Edition von Last of Us ist günstiger wie die Standard Edition bei Amazon. Ja. Nee. Ja, ja, 54 Euro kostet die Steelbook Edition und 54,90 die Standardversion. Das ist irgendwie komisch. Was kostet nach FIFA? Also ich muss ja sagen, 69 Euro. Du bist in Zugzwang. Ich habe es schon bei GameStop habe ich es schon vorbestellt. 69 kostet die normale Version und 80 Euro die Ultimate Team Edition. FIFA 15. Ach, mir geht das. Was sagst du eigentlich zum Cover von PES? Moment mal. Ich muss gerade mal rechnen. Hier gibt's die Assassin's Creed Bastille Edition. Bastille Edition, genau. Und FIFA 15 Ultimate Team Edition für zusammen 160 Euro. Ja, klar, macht Sinn. Zweimal 80 Euro sind 160, ja? Ja, spart man ja gar nichts. Gut. Nee, die doof. Bastille, was ist denn da noch dabei? Die Sturm. Der Sturm ist mit dabei auf die Bastille direkt. Felix? Ja, ist mit dabei. Und was auch noch mit dabei ist, ist ein Pokémon-Sticker, glaube ich. So, es ist ein. Wusstest du, dass es gar nicht mehr so abwegig ist, dass Pokémon auch für andere Konsolen kommen könnte? Ich weiß gar nicht, auf welche Konsolen Pokémon kommt. Eine Nintendo, keine Welt, in der ich mich aufhalte und auch nicht aufhalten werde. Assassin's Creed Unity, das Spiel ist mit dabei. Exklusives Jumbo-Steelcase. Was? Ja, steht hier. Also wahrscheinlich meinen sie Jumbo-Steelcase. Ein sehr handsigniert von Jumbo Schreiner, glaube ich. Das hat sie einmal draufgesetzt mit seinem fetten Arsch. Der hat die gepresst. Ja, genau. Ein hochwertiges Artbook inklusive Konzeptzeichnungen. So ein Dreck würde ich. Können Sie sich in den Arsch schieben? Die sofort in den Mülleimer schmeißen. Die das Spiel inspiriert haben. So, dann ist dabei der offizielle Soundtrack. Ja, bei so einem Spiel My Ass. Und zwei. Oh, was soll das? Ist die Schrift so klein? Warte mal. Lithografien? Oder Lyfografien, was soll das sein? Weiß ich nicht. In einem stylischen Umschlag. Mensch, Petra, du hast aber einen stylischen Umschlag. Ich weiß, Günther, das sind ja auch die Lithografien von Assassin's Creed Unity drin. Und zwei zusätzliche Einzelspielermissionen für 45 Minuten. Und ich wiederhole, 45 Minuten mehr Gameplay. Ja, also wie man das stoppen kann. 20 Euro. Ich meine, du hast für PT ja auch, wie lange gebraucht? 15 Stunden? 5. Ey, ich rede ja wirklich nicht gerne von diesen, sagen ja immer, it's a whole new experience, aber diese Erfahrung, die war echt geil. Als zum ersten Mal, dieser Geist, diese Frau erschienen ist, hinter mir, ich mich umgedreht habe, palim, da langgelatscht bin, dreh mich um, bim! Ja. Die Alte glotzt mich an. Ich hab mich verjagt, das glaubst du nicht. Ich hab's natürlich auch schön im Dunkeln gezockt. Ey, war geil. Ich hab's mittags angefangen und war abends fertig. ich hab mich schon erschrocken, als sie zum ersten Mal da aus der Türspalte rausguckt. Ja, genau, im Badezimmer, ne? Ja, richtig. Und dann auch, als der Typ da im Flur rumstand und das Licht dann ausging. Das war auch schon gut. Ja, ja, war schon geil. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße für alle, die das noch spielen wollten. Aber so ist es. Die spoilern ja auch immer die Fußballergebnisse, von daher habe ich sieht's auch gedacht. So sieht's aus, ihr Schweine. Sag jetzt nichts vom Spoiler-Alarm. Was sagst du denn zum PES-Cover? Ist das schönste Cover der Welt? Oh, da muss ich erstmal nachschlagen. Ja, Amazon-Almanach. PES 2015 heißt das Spiel. Oh ja, da haben sie sich natürlich wirklich in Schale geworfen als Spielecover. Ja. Da steht nur PES wahrscheinlich, oder? Das ist einfach nur ein weißes Cover? Nee, das ist noch nicht das aktuelle. Google das mal. Ah, okay. Ich dachte gerade, das ist ernst gemeint hier. Nee. Irgendwie hätte ich mich nicht gewundert. Wir können uns keine Lizenzen leisten, also gibt's auch keinen richtiges Cover. Gibt's auch kein Cover. So. Einfach nur mit Bleistift drauf gemalt oder so. Und unten rechts. Ja, mein Gott, gibt's denn hier irgendwo ein Cover oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber auch Wahnsinn, wie versteckt die Sachen im Internet sind. Mhm. Rennst du bei mir offene Türen ein. So, ist das mit Cristiano? Nee, das What? Deutsche. Mit was? Das deutsche Cover. Das deutsche? Oh, jetzt habe ich kein Internet mehr. Hörst du mich noch? Ja. Okay. wieso kann ich denn das nicht angucken? Also ich hab's hier, aber ich sehe es nur in klein. Und du siehst Carlos Puyol und... Nee, hier, ich hab's dir geschickt. Da. Frank Ribery. Frank Ribery, der zurückgetreten ist aus der... Ja, aus der französischen Nationalmannschaft. Allez le bleu. Jetzt sagen sie, pass auf, halte ich fest, Ade le bleu. Guck dir mal das Cover jetzt an. Ach, hier ist er. Mario Götze. Mario Götze, ja. Aus, ne? Ja, ohne Unterbackenbart. Ja, I give a shit about covers, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt schlimmere. Ich finde es besser als unser Cover. Von FIFA. Von 4x12. Ja, das ist, ja. Ey, aber warum ist da immer der scheiß Messi drauf? Immer, also. Das ist doch der Exklusivvertrag. Wie lange läuft der noch? Ja, aber früher war es doch immer so, dass Messi plus ein Local Hero drauf war. Ja, wie lange läuft denn der Vertrag überhaupt? Weiß ich nicht, bis er tot ist wahrscheinlich. Long Life Contract. Das kann nicht mehr so lang sein, der kotzt sich ja jetzt schon die Seele aus dem Leib. Ist es eigentlich jetzt aufgeklärt, was da los war? Der hatte Staphylokokken. Ehrlich? Nein. Oh. stell dir doch mal bildlich vor. FIFA 15, EA Sports, Fett, Qualität, Lionel Messi und Ulreich. Ich finde, ja, Ulle würde sich da sehr, sehr gut machen irgendwie. Ja. Als Abziehbild. Weil die meisten würden es nicht drauf haben wollen. Ich würde es gut finden, wenn man da eigentlich immer den Fußballer des Jahres drauf abbilden würde, jedes Jahr. Ja, was ist, wenn das Mario Götze ist, der im PES-Exclusive-Shit ist? Ja, okay. Ich sehe gerade, PES kommt erst am 13. November. Da haben sie sich natürlich auch nochmal ganz schön... Ja, nach FIFA auch noch zu kommen, ist auch nochmal so eine Sache. Per Mertesacker, exclusive, shit! Per Mertesacker tritt aus der Fußballnationalmannschaft zurück. Ja, kann ich mit leben. Also, guter Mann gewesen, gar keine Frage, aber ich habe mir sowieso gedacht, diese ganzen Rücktritte jetzt, die machen nur Sinn. Ich meine, die Jungs. Alle zurücktreten, jetzt, alle 23. Ja, gibt doch den einen oder anderen, der uns noch was schuldig geblieben ist. Und Robert Zieler. Der zum Beispiel, der hat sich überhaupt nicht gut präsentiert, genau. Nee, aber zum Beispiel so ein Özil, da will ich schon noch was sehen. Ja. Der ist mir noch was schuldig. Götze auch. Er hat uns natürlich zum Weltmeister gemacht, aber die WM an sich von Mario Götze, ja, wie kann man nicht sagen, dass es schlecht war? Ich meine, das war letzten Endes derjenige, der uns, wie gesagt, zum Weltmeister gemacht hat. Aber neutral betrachtet war es nicht sein bestes Turnier. So. Es war ja seine erste Weltmeisterschaft. Lass doch den Jungen erstmal älter werden. Ja, ich verstehe dich ja schon. Oh, jetzt rede ich wieder mit mir selber. Ja, also, da gab es einige, die uns noch einige schuldig sind. Mario Gomez, war der auch dabei? Nee, ich glaube, der hat sich nicht qualifizieren können. Ich glaube, die WM ja gar nicht verfolgt. Ich glaube, das hat man auch mitbekommen. Spielt er noch Fußball eigentlich? Mario Gomez, ich glaube, der will ja Sammy Khedira jetzt nach Florenz holen. Ist er eigentlich noch zusammen mit Justin Bieber? Ich glaube, also das Letzte, was ich von Mario Gomez gelesen habe, ist, dass der irgendwie in 4 Testspielen 6 Tore geschossen hat. Also ohne jetzt überhaupt irgendwas zu sagen zu können, das war so das, was ich gelesen habe. Und da habe ich mir gedacht, ah, okay, besser als 0. So, in 4 Spielen 6 Tore. Warte mal, kurz Zeitgeschichte. Börsen brechen weltweit ein. Ukraine greift Russenkonvoi an. Das muss man an der Stelle auch mal so ein bisschen, um sich wieder zu erden, muss man das mal kurz erwähnen. Gomez will den Kloseplatz, sehe ich hier gerade. Kampfansage. Wer will den Kloseplatz? Gomez. Ja, siehst du? Ja, klar. Gomez wird auch noch ein Thema. Also ohne Scheiße. Ja, er muss sich mit Sicherheit in seiner Spielweise so ein bisschen umstellen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich hätte ganz ehrlich kein Problem damit gehabt, wenn er bei der WM dabei gewesen wäre. Ja. Aber du, ich meine, alles spricht halt dagegen, wenn du so eine schlechte Vorbereitung hattest, also nicht Vorbereitung, sondern wie nennt man den Weg in hin zur Weltmeisterschaft? Jahr. Ja, so, also einfach, das Jahr lief halt so scheiße. Ja. Aber wenn jetzt der Yogi gesagt hätte, ach komm Mario, wir nehmen dich mit, ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt. Ja, aber das ist natürlich dann auch wieder die Frage, dann lässt du den 7 Spieler auf der Bank sitzen vielleicht. Ist das wieder gut für ihn? Oder sagt man nicht lieber, komm, werd fit, gönn dir die komplette Pause, guck, dass du auf 100% kommst und 2016 bist du mein Mann. Also ja, richtig. Gegebenenfalls bringst du vielleicht auch noch ein bisschen die Leistung, die dazu notwendig ist, aber ich glaube, ja, war schon ganz okay so. Ja, ich glaube auch, viele mögen den ja nicht und bla bla bla, ist mir auch egal, aber mit Mario Götze wird zu rechnen sein. Road to France kommt mir so ein bisschen wie so ein Déjà-vu vor, 1998, ne? Kannst du dich noch dran erinnern, an die WM Frankreich und jetzt wieder Frankreich, weiß nicht. Finde ich ein bisschen komisch, aber obwohl, es ist schon ganz schön viel Zeit vergangen dazwischen. Ja, fast 20 Jahre dann. Ja, muss man leider fast so sagen, ja. Und so viele Länder gibt's ja in der Europäischen Union nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Gibt's ja nicht, deswegen macht's ja schon Sinn, dass man jetzt mal wieder nach Frankreich fährt. Wir sind ja auch bald wieder dran. So sieht's aus. 2022? Nee, die EM nach dieser Multikulti-EM, da sind wir wieder dran. Ah, da werde ich mit dabei sein, Chris. 24, ja. 2024. Da bin ich mit dabei. Wollen wir uns, da will sich der DFB bewerben und ja, da die Deutschen ja lange keine EM ausgetragen haben, werden sie die dann wohl auch bestimmt kriegen. Und es steht ja auch alles, ne, kann man sagen. Noch ein paar Fun Facts am Rande. Ja. Die Ukraine hat ungefähr 45 Millionen Einwohner und Russland 142 Millionen. Sagt nichts, alles eine Frage der Strategie. Das ist richtig. Das ist richtig. Und der Atomwaffen. Vielleicht haben die ja auch irgendwie so eine Drohne, die sie entsenden können. Oder ein paar Assassinen. Das kenne ich nicht. Wieso nicht? Ja, kann ich nicht adäquat drauf antworten. Du hast noch nie Assassin's Creed gespielt, ne? Nee. Und jetzt möchtest du mit Unity einsteigen? Ja, mit was soll ich denn sonst einsteigen? Mit Comet. Nee, wie heißt das? Rogue. Gibt's doch nicht auf der PS4. Du musst dir eine 3040er kaufen. Das stimmt. Übrigens hast du das mitbekommen, dass der Takio Fujinaki oder wie der heißt, der Japaner da? Hideo Kojima? Ja, genau. Assassin's Creed 1 gerne neu auflegen würde. Hat er erzählt. Ja, er wurde gefragt, welches der Metal Gear Solid Teile er gerne wie nennt man das nochmal? Remastern würde, ja. Und da hat er gesagt, gerne 1, aber er würde es gern so machen wie zum Beispiel jetzt bei Planet der Affen, dass man nochmal neu anfängt, ja, aber das würde er dann praktisch neu auflegen wollen, so ab geil, da. Ja, nochmal die ganzen Geschichten um Shadow Moses Island. Hast du Metal Gear 1 auf der PS1 nicht gespielt? Nein, es gab zwei Teile noch vor dem PS1-Titel, die waren aber vernachlässigbar. Die waren für sich genommen, waren die gut, aber weit vor meiner Zeit und scheiß Dunkelwische. Es gibt allerdings schon ein Remake von Metal Gear 1 für den Nintendo GameCube. Das hieß Metal Gear Solid Twin Snakes. Twin Snakes. Ich muss dir jetzt gerade noch was sagen. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich unheimlich schwierig zum Zuhören, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ich bin einem riesen Ding auf der Spur, Chris. Mm. Ich habe dir ja gerade vorhin erzählt, dass bei Bild.de groß angepriesen wird, dass jetzt der Dritte Weltkrieg losgeht. Bin ich jetzt mal auf BBC News gegangen. Da steht dran, Ukraine to inspect Russian convoy. Hört sich irgendwie anders an als die Russen. Irgendwie anders, ja. Ja, die Ukrainer schlagen los. Naja, gut. Gut, DFB-Pokal. Ukraine. Der Sieger steht ja schon fest. Aber wenn Bild das schreibt. Also wieder zurück zu dem Thema. Und sagen, angreifen und inspekten. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, wenn man uns heute auf LSD zuhört, kriegst du einen Farbflash. Da drehst du völlig am Rand. Freust du dich schon auf Metal Gear 5, Phantom Pain? Ja, natürlich. Ich bin total euphorisiert, nachdem ich jetzt Ghostbusters Metal Gear gespielt habe oder wie das heißt. Ground Zeroes. Ground Zeroes, genau. Hast du mitbekommen, also das ist, Entschuldigung, auch mein Gehirn ist heute so drauf, dass die Ghostbusters mit Frauen machen wollen, ja, vielleicht? Das ist doch auch ein Quatsch, oder? Ja, ich meine, ja, sie wollten ja die ganze Zeit einen Reboot machen, denn da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ihr habt doch 20 Jahre Zeit gehabt für einen Reboot oder für einen dritten Teil oder sonst irgendwas. Jetzt Ghostbusters mit Frauen. Ich brauche kein Ghostbusters Reboot. Ja, auch nicht. Alles war schön. Die beiden. Lass doch mochte auch den zweiten Teil mit Igor. Ja? Nee, wie hieß er? Hans Kurz vom. Wie ist denn der Typ aus dem Bild noch? Igor. Ach, Vigor. Vigor, ja. Ich habe mir jetzt auch Metal Gear geholt, obwohl ich schon mal durchgespielt habe. Ja, da kann man nichts mit falsch machen. Da macht man nichts falsch. Ich habe ja die ganzen Nebenmissionen nicht gespielt. Ich habe ja nur den, auch Spoiler, nur den Burschen gerettet und zum Heli gebracht und dann war es das ja. Die alte nicht? Okay. Nee. Sorry. Ja. Ja, da hast du die Mission aber nicht komplett erfüllt. Da hast du noch ein Achievement liegen lassen. Oh, Achievement. Wie viele Trophies hast du eigentlich? Nicht so viel. Ich habe festgestellt, ich habe ja Killzone durchgespielt und da habe ich so gedacht, jetzt gucke ich mal, wie viele Achievements ich mir da abgesahnt habe oder Trophies oder was das da ist. Mhm. Was ist es denn jetzt eigentlich? Ja, es sind Achievements, so. Aber die heißen spezifisch bei PlayStation Trophies. Okay, Trophies habe ich sage und schreibe 17% geschafft. Ja. Das ist gar nicht so viel. Naja. Ich habe 85 Trophies. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ehrlich nicht. Wie lange haben wir die Kiste eigentlich? Ich verstehe auch überhaupt nicht diese Nummern, die da hinter einem stehen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ist mir alles egal. Ich spiele einfach. Ja. Ich freue mich schon auf Metal Gear. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich auch auf FIFA 15. DFB-Pokal. Oder gibt's noch irgendwas zu Niklas Bendtner? Willst du da noch eine adäquate Meinung? Er hat eine schöne Föhnfrisur. Ich finde, Niklas Bendtner war immer ein interessanter Mann. Und jetzt kommt's. Als ich großer Jondal Thomason-Fan war, ging der Bendtner-Stern auf in Dänemark. Und er galt so als Kronprinz. Jondal Thomason, muss man wirklich sagen, ist so nach den Laudrups, glaube ich, die Legende dann gewesen in Dänemark. Hoch angesehen. Und man wusste, es geht so langsam zu Ende mit Jondal. Und man brauchte wieder... Was macht er eigentlich heute? Der ist in Rotterdam, glaube ich, noch aktiv. Da könnte man eigentlich mal nachgucken. Also nicht als Spieler, sondern er hat da irgendwie so im Jugendbereich eine Position ausgefüllt. Der hat sich ja schwer verletzt in Rotterdam und hat dann da seine Karriere beendet. Achso, weil ich dachte, er hat sich so schwer verletzt, dass er nicht mehr abtransportiert werden konnte aus Rotterdam. Der hat Rotterdam immer geliebt. Das war immer sein Verein. Da wollte er auch immer wieder hin. Als er noch in Stuttgart war, war das ja auch mal ein Thema. Also Rotterdam... Ja, über Villarreal ist er dann da gelandet. Die Submarinos. Was? Kennst du die Submarinos? Nö. Villarreal werden die Submarinos genannt. Ach, Submarines. Submarines, okay. Submarines. Ja, also zurück zu Bendtner. Und da galt der so als der Shit. Und jetzt weiß ich nicht, wann Niklas Bendtner zu Arsenal gegangen ist. Aber den habe ich dann auch so ein bisschen im Auge behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Bendtner, der ist schon, ich glaube, Mitte der 90er zu Arsenal. Wurde jung, dann immer wieder nach Turin etc. ausgeliehen. Ja, der ist relativ jung darüber gemacht. Und ich habe den immer so ein bisschen im Auge behalten und er hat mich nie richtig überzeugen können. Nee. Also es hieß immer so, das ist ein großer Spieler, der auch wirklich gute Leistungen zeigen wird. Und es gab auch mal irgendein Spiel, jetzt weiß ich nicht, ob es mit Dänemark gegen Deutschland war oder er in einem seiner, ja dann wahrscheinlich bei Arsenal gegen irgendeine deutsche Mannschaft, wo es dann immer hieß, ja, auf den muss man besonders aufpassen. Ja, ja. Und da kam halt nichts, gar nichts. Und deswegen bin ich gespannt, was er jetzt in Wolfsburg zeigen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das... Mein erstes Gefühl ist wirklich so, ob das der richtige Mann ist, den du da vorne drin haben möchtest. Es scheint doch als erstes so, als ich das gelesen habe, Panikkauf. Sie wollten Lukaku, sie wollten da den einen aus Spanien da noch holen. Haben sie beide nicht gekriegt. Naja, es sollte aber dann doch schon ein relativ großer Name sein, in Anführungsstrichen, und auch ein Typ. Bendtner hat Qualität, ohne Frage. Ah. Und ja, sie haben ihn ablösefrei gekriegt, was schon mal eigentlich ein relativ gefahrenfreier Move ist im Falle Bendtner. Und es wirkt aber auf mich so ein bisschen Panikkauf. So. Die Frage ist halt, was kostet der Typ dir an Gehaltskosten und so weiter? Und Handgeld. Frage, ja. Weißt du? Ja. Ja, ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte als Stuttgart-Fan, kann ich mir Bendtner in die Mannschaft stellen oder einen Ibisevic? Da würde ich einen Ibisevic bevorzugen. Der hat bewiesen, was er drauf hat, und Bendtner ist uns das eigentlich noch schuldig. Also, freust du dich auf Bendtner jetzt in der Bundesliga? Ja, ja. Ja, ne? Ja, absolut. Ich freue mich immer, wenn Spieler in die Bundesliga kommen, die einen gewissen Namen haben, auch wenn vielleicht nicht gleich jetzt da das Licht aufgeht in Wolfsburg. Deswegen, aber vielleicht ja auch doch. Mal abwarten. Ich bin vor allem gespannt, wie so ein Typ wie Dieter Hecking damit umgeht. Mit dem Spieler. Ja. Also, weil Hecking. Schönheit mit den Eisaugen heißt er ja auch, ne? Ist er. Ja. Ist er. Aber Hecking ist ja eher so ein Typ. Bendtner ist ja schon so ein verrückter Vogel. Ja, verrückter Vogel ist vielleicht. Eine Skandalnudel. Ja, ich glaube, man überspitzt da. Es ist kein Arnautovic. Aber er ist schon auch nicht ganz einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Hecking vielleicht auch der richtige Mann ist. Wobei. Ja, Arsene Wenger. Ja, Alter, Arsene Wenger ist ja auch jetzt keine Pfeife, ja. Ich bin gespannt. Authority himself. Ich bin ein Wenger-Guy. Ich würde mich von ihm adoptieren lassen, wenn er fragen würde. Von Arsene Wenger? Ja. Ja, der wirkt auf mich mit seiner markanten Aussehen und so. Ich habe immer Angst vor dem. Ich höre ganz gerne die Interviews von ihm. Nackt vorstellen. Ich weiß auch nicht warum. Wen? Den Wenger nackt? Immer. Ich sehe den immer nackig vor mir. Mit Karin Mioska, ne? Oh, Karin Mioska auf mir drauf, mit so einem Schlüpper und mit einem Feinripp-Hemdchen. Rauchend. Und eine Kippe. Eine Kippe hat sie, rauchend und treibt's einfach mit mir. Die Karin Mioska. Hast du die Tischszene gesehen? Natürlich. Wenn Karin Mioska Tagesthemen moderiert, bin ich immer dabei. Mit Chips sitze dann. Mit Chips und nackig sitze ich da. Mit Chips und nackig. In der einen Hose die Chipstüte. Nee, in der einen Hand die Chipstüte, in der anderen Hand den Lörres sitzt dann. Vor lauter Aufregung hast du schon die Chips in die Unterhose geschüttet. Vor lauter Aufregung habe ich die Chips die ganze Zeit geschüttelt und am Lörres gebissen. Ja, so ja. Läuft das hier bei Palms immer ab, wenn Karin Mioska die Tagesthemen. Und wer übrigens auf geile Milfs steht, die Wettermarida von den Tagesthemen, ist auch nicht zu verachten. Claudia Kleinert, muss man sich mal angucken, ist auch eine heiße Schnecke. Ich finde ja die, wie hieß er, Rau? Das ist so lustig, ich habe, nachdem wir darüber gesprochen haben, aufgelegt und dann fiel mir der Name ein. Und sie, ja. Also wir haben ja so lange gerätselt. Sie heißt natürlich Judith Rakers. Rakers, ja. Judith Rakers, finde ich gut. Ja. Wie findest du die Griechin? Die kommt hier aus Hannover. Ja, die ist ganz cool drauf. Linda Zervakis. Ja. Das ist ganz schön. Die habe ich als kleiner Bursche, wenn irgendwie hier immer Enjoy Radio lief, hat die immer da die Nachrichten gemacht. Enjoy Radio, ne? Ah, da kommt die her, okay. Ja, und jetzt auf einmal ist Linda Zervakis, die ich sonst eigentlich jeden Morgen nur von Enjoy Radio kannte, immer den Tagesthemen. Trivia! Ja. Trivia! Das ist die neue Rubrik hier bei 4Ecken2Elfer. Trivia. Chris, jetzt kommt deine Trivia-Frage für heute. Wann wurde die Tagesschau das erste Mal ausgestrahlt? Schätz mal. Ist das Multiple Choice? Nein. Soll ich dir Multiple... Okay. Multiple Choice. Schulz. 1. April 1951. B. 1.1.1955. C. Was ist denn? Nichts. C. 31.12.1950 oder D. 26.12.1952. Also die Tagesthemen. Schau. Schau. Also was, 55? Weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Es ist der 26. Dezember 1952. Siehste? Da wurde die Tagesschau das erste Mal Weltuhr aufgeführt. Damals in der Hauptrolle. Ich glaube, das hat auch Heinz Rühmann gemacht. Er hat alles gemacht. Für Gott, ist immer noch die Wochenschau! Also, das ist ja ekelhaft. So, dann gehen wir mal zum DFB-Pokal. Oh, da spielen sie. Freust du dich schon richtig ja, drauf, ne? Ja, DFB-Pokal, deswegen, erste Runde, gefällt mir. Ja, finde ich auch super. Letztes Jahr ist Borussia Mönchengladbach gegen den FC Darmstadt rausgeflogen. Ich weiß nicht, warum ich mir das so gut merken kann. Ich glaube, weil sich Potscher so gefreut hat. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Nee, macht ja auch gar nichts. Entschuldigung. Übrigens auch am 26. Ja. Dezember, aber 1973 kam der Exorcist ins Kino. Ah, toll. Da sind Parallelen. Mhm. Das ist ja schön. Drei Spiele sind übrigens gerade schon live. Tobi sitzt jetzt schon vom Fernseher oder ist im Stadion. MSV Duisburg gegen Nürnberg. Der schämt sich doch. Die spielen aber erst um 20 Uhr. Live steht da. Ja, stimmt aber nicht. Die spielen erst um 20 Uhr. Duisburg gegen Nürnberg. Dann haben wir Leverkusen gegen Weilheim und Chemnitz gegen Mainz. Ich kann dir ja mal sagen, was mir besonders gut gefällt in dieser DFB-Pokalrunde. Welche Spiele ich mir rauspicken würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jedes Spiel zu sehen. Ich sag dir mal, welche Spiele ich gerne sehen, also auf welche ich mich freue. Ja. Oder wolltest du noch was zu den drei Spielen sagen? Ich wollte eigentlich noch mal kurz was zu Sami Khedira fragen. Ja, da habe ich natürlich eine Antwort drauf. Der war ja nicht im Kader im Supercup, ne? Richtig, der saß nur auf der Tribüne. Der saß da ja nur rum. So. Meinst du, der wechselt noch? Hashtag also Javi Martinez. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja einen Verein, die auf dieser Position gar nicht so abgeneigt wären, vielleicht einen Spieler zu verpflichten. Aber ich glaube, dass Khedira, dass da zu viel hineininterpretiert wurde. Ich denke, dass Khedira einfach noch nach dem Kreuzband Dingsbums und der WM noch ein bisschen eine Pause bekommt. Meinst du nicht? Gibt's da Ancelotti klare Aussagen? Ancelotti hat gesagt, er bleibt bis 2015 mindestens, er hat Vertrag, Punkt. Ja, schon, aber gibt es irgendwie anderweitige Aussagen, dass er mal gesagt hat, ich plane nicht mehr mit Khedira oder sowas? Nein. Ja, dann meinst du nicht, dass da einfach zu viel hineininterpretiert wird? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den da gesehen habe und der da sein Kaugummi gekaut hat, da habe ich mir gedacht, der ist bedient, der Bursche. Der hat geguckt wie 14 Tage Regenwetter. Ja, also wie gesagt, für mich wäre es verständlich, wenn man das so argumentiert, ja, der hat sich schwer verletzt letztes Jahr, hat dann eine komplette WM gespielt, die Vorbereitung ist ja auch noch nicht allzu lang für ihn und ja, wir wollen dem einfach jetzt noch die Möglichkeit geben, komplett regeneriert in die neue Saison zu gehen. Also so würde ich es halt sehen. Ich würde an seiner Stelle jetzt nicht wechseln, außer es gibt die Möglichkeit zu Vereinen wie Bayern München oder Barcelona. Ich meine, er spielt bei Real Madrid und war letztes Jahr ganz entscheidender Bestandteil dieser Mannschaft. Ja. Also du musst dich, diesen Özil-Move, den hätte ich nicht so geil gefunden, dass er da zu Arsenal geht, das fand ich jetzt nicht so besonders gut. Bayern würde ich sehr gut nachvollziehen können. Also für ihn auch als deutscher Spieler glaube ich, dass das schon noch mal was Besonderes wäre, für Bayern München zu spielen. Für beide Seiten wäre das, glaube ich, ganz gut, ne? Für Bayern würde der Bursche, glaube ich, auch ganz gut tun, weil ich finde den sympathisch, muss ich sagen. Ja, hat eine geile Alte, das reicht. Geile Alte, Lena Gerke dann auch noch mit. Die bauen ja hier bei uns in der Nähe gerade zusammen ein Haus. Also es macht eigentlich nur Sinn, dass er nach München geht, dann ist er gar nicht so weit weg. Was dagegen spricht, ist, Javi Martinez hat sich ja im DFL Supercup das Kreuzband gerissen auf der Position des Innenverteidigers. Mhm. Das ist ja eine Position, die Khedira nicht spielt. Richtig. Nur mal gucken. Und bei Sky haben sie dann daraufhin Rani Khedira interviewt. Mhm. So nach dem Motto, erzähl doch mal. Ist ja einer von den roten Bullen. Einer von deinen roten Bullen. Absolut. Bist du schon Mitglied eigentlich? Ich bin Mitglied, ja. Ich habe mir einen Kasten Red Bull gekauft und ich glaube, das reicht schon aus. Schön. Das wäre auch schön, wenn du so einen Sechserträger Red Bull kaufst und da ist dann einfach so ein Mitgliedsausweis drin. Ein Wimpel. Hast du dir so eine Red Bull-Fahne schon geholt, ne, fürs Auto? Ja, die habe ich immer. Aber wenn ich abends trinke und morgens dann... Oh, hast du eigentlich gewusst, ich hatte ja so einen schweren Absturz bei der Tobi und Ricky Show, bei UFC 175 und der kam ja im Endeffekt akut zustande und zwar hat der Instant eingesetzt mit Monster und Wodka gemischt und ich habe jetzt gelesen, dass man in Kanada sogar daran arbeitet, Energy Drink und Wodka als Mixgetränk zu verbieten, weil genau das irgendwie ganz schlimme Auswirkungen hat auf den Trinkenden. Mehr als zum Beispiel Whisky Cola oder so. Aha. Ja, also das kann ich wirklich also aus eigener Erfahrung berichten. Das ist wirklich also fast nicht mehr aushaltbar gewesen. Aber Monster ist schon schön mit dem Guarana-Geschmack. Ich mag Monster ganz gerne. Ich kann es nicht mehr trinken, seitdem ich 3 Stunden lang mich übergeben habe. Ich habe es auch lange nicht mehr getrunken, weil es mein einen Ernährungsplan nicht hergibt. Das finde ich gut. So, DFB-Pokal. Nee, DFB-Pokal? Rani Khedira, ja, und er hat halt gesagt, dass, ja, er merkwürdigerweise hat er gesagt, dass eher verstehen kann, dass man da das eine und andere reininterpretiert. Also ich glaube schon, dass Sammy, wenn es da was Geiles gibt, wechselt. Ich bin gespannt. Ja, aber als Ancelotti würde ich sagen, alter Junge, bleib. Weil er auch dieser Iaramendi nicht so geil ist, wie man dachte. Und Toni Kroos hat blöderweise auf der Khedira-Position gespielt jetzt beim Supercup. Und hat ein Bombenspiel gemacht noch dazu. Ja, das kann man nie abstreiten. Hast du diese eine Flanke gesehen aus dem Halbfeld? Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur das gelesen, dass er da irgendwie vielleicht nicht Man of the Match, aber doch, das war die Interpretation des Berichtes. Ja, es war schon Ronaldo, 2 Tore. Stimmt, der hat ja die 2 Tore geschossen, aber er stand halt nicht so im Vordergrund. Wo habe ich denn den Bericht gelesen? Ich glaube auf sportbild.de oder so habe ich den gelesen und die waren sehr, sehr angetan von Ronald Groß oder wie der heißt. Ronald Blum, ja. Nee, ich hat gleich das widerlegt, was ich befürchtet habe, dass er sich da eventuell nicht ganz durchsetzen kann. Aber nee, im Gegenteil, James Rodriguez hat nicht so ein geiles Spiel gemacht. Ja, war ganz nicht so ehrlich, das war für mich ist das so ein, ich mein, jetzt das Blender, sagen, oder ist was? ein bisschen verfrüht, gebe ich schon jedem recht, der das jetzt gleich hier hinaus posaunt. Ja. Aber ich habe mir bei James Rodriguez gleich so gedacht, okay, der wechselt jetzt zu einem Riesenverein. Davor hat nie jemand den so richtig auf der Rechnung gehabt. Also mit Abstrichen nicht so richtig auf der Rechnung. Aber bei Monaco nie Stammspieler. Also in der Rückrunde zumindest nicht. Das kam ja auch ein bisschen, gleich ein Ticken zu viel vor. So. Also ja, genau, so kam es mir vor. Und ich sag mal so, wenn du in Madrid jetzt da deine Leistung nicht bringen kannst, besser wirst du nicht mehr, glaube ich, eingesetzt als Spieler, also von deinen Mitspielern. Ja. Also er muss es natürlich jetzt beweisen. Könnte sein, dass wir nächstes Jahr nicht mehr über James Rodriguez in Madrid sprechen, sondern in Wolfsburg zum Beispiel. Mhm. Sturmpartner dann von Niklas Bendtner. Ja. Natürlich schön. Ja, dann lass uns doch endlich mal hier dazu kommen. Wollen wir uns da die Rosinen rauspicken? Ja, ich hab nämlich diese Liste, bin ich durchgegangen heute ja. Und hab geistig dann immer so ein kleines Sternchen hinter die Partien gemacht, die mich irgendwie anmachen. Ich hab, um das mal vorwegzunehmen, rein von der Match-Ansetzung, Optik Rathenau gegen den FC St. Pauli. Rathenau, das ist Rathenow. Rathenow. Rathenau. Ja, was denn? Optik Rathenau. Ja, now, wie RTL Now. Übrigens, heute musst du gucken. Ja. Heute musst du Promi Big Brother gucken. Das, ja. Ja. Bettina Effenberg ist dabei. Auf die stehst du ja. Auf die stehe ich, ja. Mach die nicht das Wetter sonst bei den Tagesthemen. sag mal eins deiner Sternchen. Okay, pass mal auf. Ich muss natürlich nochmal von oben runter. Also erstmal ganz kurz vielleicht noch was zu Duisburg gegen Nürnberg. Das finde ich persönlich. Da hast du gerade Duisburg gesagt. Ja, und ja, ich habe du bist ja genauso. Bei dir verschwimmt ja auch Deutsch und Englisch. Du hast ja mein Audio-Footage. Yes. Du hast ja mein Audio-Footage gehört, ne? 20 hast du wahrscheinlich nicht ganz angehört, nee, oder? Ich konnte es gar nicht ganz anhören. Warum nicht? Auf die Frage habe ich jetzt, also mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Du hast ja gemerkt, bei mir auf der Arbeit, da wird ja nur noch Englisch gesprochen, weil yes. Es ist einfach, es connected überall. It's a word language. It's a connecting language. That's right. Und du hast gesehen, bei mir verschwimmt es, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Sprache ich jetzt gerade spreche. Auf jeden Fall, jetzt sag doch mal dein erstes Sternchen. Nee, ich wollte ganz kurz zu Duisburg gegen Nürnberg noch was sagen. Ist kein Sternchen bei mir, aber finde ich hochinteressant, weil Nürnberg ja so richtig kacke aktuell spielt. Oder was heißt aktuell? Aber in der zweiten Liga hätte man schon ein bisschen mehr erwartet vom Club. Und dann gegen Duisburg, die ja jetzt in der dritten Liga spielen, da bin ich echt mal gespannt. Also wenn Nürnberg da gegen Duisburg rausfliegt, und das ist nicht so unwahrscheinlich, da brennt doch da der Baum schon wieder lichterloh, oder? Selbstverständlich. Das wird interessant sein. Aber es ist kein Spiel, das ich mit einem Sternchen versehen würde. Ich habe noch eine Frage zum Thema FC 08 Homburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ist eigentlich der Fußballverein Homburg nicht Bad Homburg? Also ist das dann irgendwie, kriegt der Verein Homburg nicht das Prädikat Kurstadt, oder was? Scheint so, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch Hamburg und Bad Homburg so zwei, ähnlich wie Berlin damals. Ähnlich wie Russland, ähnlich wie die Krim und die Ukraine. Das könnte ja nicht vielleicht sein. Ja, muss das der eine Stadtteil irgendwie erst noch annektiert werden oder so. Ich weiß es ja gar nicht, wie das so da läuft. Optik Rathenow I give a shit. Bremen SV gegen Eintracht Braunschweig. Braunschweig übrigens mit zwei Mannschaften beim DFB-Pokal vertreten. Das Braunschweig? Ist, ja. Es gibt noch ein anderes Braunschweig. FT Braunschweig. FT Braunschweig. Ja, mit zwei Mannschaften. Diese kleine hässliche Stadt mit zwei Mannschaften vertreten. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann komme ich natürlich zu meinem ersten Kracher. Ja. Borussia Bochum gegen VfB Stuttgart. Das finde ich wirklich nicht nur, weil ich VfB-Fan bin, sondern auch so insgesamt ein hochinteressantes Spiel. Bochum gut gestartet in die zweite Liga. Für Stuttgart ist es so ein bisschen die Stunde der Wahrheit. Also dieses Hull-City-Spiel, darauf gebe ich nichts. Nur weil man da verloren hat gegen Hull City, das ist mir scheißegal in der Vorbereitung. Dortmund hat 4-0 gegen Liverpool verloren. Ja, das sagt halt genau so eine Pfeifen von erstmal gar nichts aus. Ja. Aber Stuttgart gegen Bochum ist für mich interessant, also andersrum, Bochum gegen Stuttgart ist für mich interessant zu sehen, wie der VfB sich jetzt unter Fee vielleicht dann weiterentwickelt hat oder eben nicht. Also ich finde, Stuttgart hat hier einen schlagbaren Gegner, aber definitiv ein Gradmesser. Und das könnte Bochum, ein interessantes Spiel werden. Bochum, Tabellenerster der zweiten Liga mit 4 Punkten. Na, wie einige, aber dennoch Tabellenführer. 6-2 Tore sehe ich hier gerade. Ja, sie haben ja auch gut gespielt. Das weiß kommt ja dazu. Ich weiß es auch nicht, ich behaupte es einfach. Okay. Also das finde ich schon, für mich ist das erste Spiel mit Sternchen auf meiner Wie Seite. Penetrant ja Rasen Ballsport Leipzig steht, ausgeschrieben. Chris, da kommen wir nachher dazu. Ja, da aber ich wollte nur gucken, hier in den Rankings bei der zweiten Liga, dass da wirklich der Name ausgeschrieben ist, dass es da auch wirklich ja keine Überwechslung gibt. Da kommen wir nachher dazu. Mhm. So, dann natürlich Kickers. Leider wieder ein Stuttgarter Verein, aber ich denke mal, das würde dich auch interessieren, wie die Stuttgarter Kickers gegen Borussia Dortmund spielen. Oder? Interessiert dich das nicht? Doch, das interessiert mich. Also Stuttgarter Kickers. Ich weiß, dass die Stuttgarter Kickers das Gazi-Stadion haben. Ja, und die spielen in der Mercedes-Benz Arena, weil ihr Stadion aktuell gerade ausgebaut wird. Wer hat dir das erzählt? Ich habe da nachgeguckt, nachdem du mir erzählt hast, das wäre irgendwo in Esslingen. Da habe ich gedacht, da muss ich mal nachgucken, wo die spielen. Und war eigentlich relativ einfach herauszufinden, es ist die Mercedes-Benz Arena. Kenne ich nicht. Die wird natürlich wirklich, da könnte ich eigentlich mit der Mia morgen hingehen, das muss ich mir mal vormerken. Da wird natürlich ordentlich was los sein. Das also, wird ja wahrscheinlich schon ausverkauft sein, oder? Ah, das weiß ich nicht. Aber es ist jetzt ja nicht so ein Riesenproblem, Tickets zu bekommen, auch wenn ein Spiel schon ausverkauft ist. Also jedenfalls nicht in der ersten Runde DFB-Pokal. Champions League-Finale ist es nochmal was anderes, aber in der ersten Runde DFB-Pokal gibt es schon Wege, sich noch ein Ticket zu kaufen, obwohl das Spiel schon ausverkauft ist. Aber das Spiel finde ich interessant. Die Kickers sind ja berühmt geworden durch den Mülltonnenwurf und durch den Bierbecherwurf bei DFB-Pokalspielen. und durch den früheren Kapitän aus den 90er Jahren, Gregor. Ne, der war ja der Captain von den Kickers im Tor. Damals, wer das noch weiß, Kevin, starker Torwart. Ah, es gab wirklich einen großartigen Spieler bei den Stuttgarter Kickers. Ja, die Kickers. Kennst du nicht die Kickers aus den 90ern, die Zeichentrickserie? Nee, die habe ich nie gesehen. Karl Alke hast du nie war gesehen? Zum Beispiel großartig. Nee, sowas habe ich nicht angeguckt. Das gibt's doch, weißt es ja. Also das ist für mich ein interessantes Spiel und die Kickers. Nee, der Torwart, um das nochmal gerade zu stellen, Torwart hieß Mario. Kevin, das war ein anderer. Mario hieß der Torwart. Mario, Kevin und der eine hieß Mesut, wa? Nee, Gregor war der Captain, war der Beste. Ja, also das Spiel finde ich interessant, auch zu sehen, wie sich Borussia Dortmund da schlagen wird, jetzt nach dem guten Spiel gegen Bayern München. Mit Sicherheit auch interessant, ob die dann gleich wieder mental so da sind und die Kickers ernst genug nehmen. Ich sage jetzt nicht, dass hier eine Überraschung in der Luft liegt oder so, aber bin mal gespannt. Könnte ähnlich ein interessantes Spiel werden. Ja, bist ähnlich, du dran. Ähnlich wie Stuttgart-Bochum, das ist ja schon ein Spiel, die muss man ernst nehmen, ne? Stuttgarter Kickers. Kickers nicht so sehr, die sind wirklich nicht so besonders gut. Aber Bochum gegen Stuttgart, das wie gesagt ist. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Mannschaft, Mensch. Zu meiner Mannschaft? Ja. Astoria Waldorf, genau. Zu meiner Mannschaft. In Hannover 6 auswärts. Natürlich, das weiß man ja. In Astoria in Waldorf, da ist der Hexenkessel zu Hause. Da wurde ja der Begriff geprägt, Hexenkessel. Nee, aber 96, da bin ich wirklich gespannt, was da los ist. Ich habe da diesen FS-Bundesliga-Check auf Sky geguckt über Hannover 96 und da hat der Taifun Korkut Namen genannt, die ich noch nie gehört habe. Also das wird wirklich eine bunte Angelegenheit. Ich weiß nicht so recht, was die von dem Kiyotake halten soll, von den Nürnbergern, den sie für 4,5 Millionen geholt haben. Hast du da eine Meinung von dem Typen? Nee. Kann ich dir auch nichts dazu sagen. Aber ich gucke gerade, Astoria Waldorf hat in der Tat 1150 Mitglieder und wurde auch schon 1995 gegründet. Also das ist ein ganz neuer Verein sozusagen. Der ist noch unbenutzt. Mhm. Und ich bin mal gespannt. Das Spiel werde ich wahrscheinlich noch nicht mal in der Sportschau gucken. Was tippst du da? Ja, ich tippe da schon so. Auf Sieg, wa? Ich tippe da so ein 0-1. Ja, wir lachen. Ja, also, dass der José Luda einschlägt bei 96, da, also, was man liest, mit wem man redet, José Lu muss einschlagen, wenn das nicht passiert, 96 abgestiegen. Hab ich so das Gefühl. Was ist denn hier los? Hallo! Ja, da kommt ja die Mia. Die Mensch. So, ja dann kommt... FC! Mama ist nicht mehr da. Wo ist denn die Mama? Wo, wie, was? Müssen wir jetzt nochmal einkaufen gehen? Okay. Dann, du wolltest jetzt was zum ersten FC Köln sagen. Zum ersten FC Köln? Ja, gegen FT Braunschweig. Da bin ich selbstverständlich für meine Landsleute aus Braunschweig. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber hey, jetzt kommen wir zum Knaller des Samstags. Wien Wiesbaden im Derby gegen Kaiserslautern. Ja. Da brennt's in Wien. Da gibt's Tote. Da wird es Tote geben. Nee, aber das ist ja wirklich ein richtiges Derby und ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich gut zur Sache gehen wird. Ich weiß jetzt nicht, Wien Wiesbaden klingt jetzt nicht unbedingt wie so eine... Also, ja, als wenn die gerade in den Wehen liegen, ne? Ja, also so richtig Excitement klingt irgendwie anders, aber ich denke mal so einfach vom Lokalkolorit her könnte es da wirklich zur Sache gehen, wäre ist eine Partie, die ich angucke. Ist denn für dich schon Upset dabei, ein potenzieller? Also von allem, was wir bis jetzt so vorgelesen haben, ist für mich Kickers, hat für mich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da das Gefühl, die könnten für eine große Überraschung sorgen. Ich weiß nicht warum, aber nach diesem 2-0 gegen Bayern, weißt du auch, wie das ist so mental. Da denkst du, du bist schon wieder, was ist denn mit Bochum? So. Stuttgart. Das wäre für mich kein Upset. Bochum und Stuttgart. Komm. Nee, aber wenn ich bedenke, dass Bochum schon zwei Spiele gespielt hat, dass sie gut gespielt haben, dass sie zu Hause spielen, also das sind alles so Faktoren, wo ich jetzt sage, die begegnen sich auf Augenhöhe. Ja, komm, also. Nun, du sagst zu mir, ich stelle meinen bayerischen Scheffel unter. Gemessen an dem, was wir zuletzt vom VfB gesehen haben, ja, also. In der Rückrunde, 2014 war das Jahr. Und wie gesagt, das, was Bochum bis jetzt gezeigt hat. Und diesen Heimvorteil darf man hier nicht außer Acht lassen. Bochum ist Neururer. Ich überlege gerade, ob Bochum noch eine starke Heimmannschaft ist. Ich kann es nämlich gar nicht sagen, weil ich natürlich Bochum seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Aber ich weiß, dass sich Stuttgart gegen Bochum häufig schwer getan hat. Früher, ich weiß nicht, natürlich sind es andere Spieler, aber das zieht sich ja doch oft so durch die Jahre, dass man sich gegen manche Mannschaften, warum auch immer, Bayern, Kaiserslautern schwer tut. Also und das denkt an den Neuroa-Effekt. Ich würde es nicht als Upset sehen, ja. Ich würde es nicht als Upset sehen. Duisburg, Nürnberg ist mit Sicherheit, also wenn du Bochum und Stuttgart als möglichen Upset siehst, dann ist Duisburg gegen Nürnberg mit Sicherheit auch in der Lage, Nürnberg zu schlagen. Aber so von allem, was wir bis jetzt vorgelesen haben, für mich Stuttgarter Kickers, die behalte ich mal im Auge. Viktoria gegen Frankfurt, meinst du? Kann ich nichts zu sagen, weil ich kenne Viktoria Berlin nicht und Eintracht Frankfurt. Bin ich halt gespannt. Frankfurt hat ja auch gut eingekauft. Nelson Valdez? Ja, wie sich da die Neuzugänge machen und der neue Trainer. Ich bin sehr gespannt. Er wirkte im Interview mit Steffen Effenberg und Torben Hoffmann ein bisschen lethargisch. Das ist natürlich seine Grundmut. Das ist eine ganz neue Art von ihm. Ja, das ist seine Grundmut, aber man kann ja dennoch lethargisch wirken und was Positives sagen. Das hat er aber nicht gemacht. Absichtlich nicht. So ist er einfach nicht, der Thomas. Nelson Valdez, erst 31. Dachte, der wäre schon Ende 40. Ja, die schummeln doch da immer mit dem Pass. Weißt du, wie das ist? Meinst du, der ist am 1.1. geboren? Ja. mit Sicherheit. Gut. So, Sportfreunde siegen, Majers, Reden gegen Aalen. Oh, wieder eine Mannschaft hier aus meiner Region, Aalen, aber interessiert mich auch nicht. Holstein Kiel gegen 60 München. 60 München, man kann man fast, ich weiß gar nicht, man müsste aktuell mal googeln, ob es den Verein noch gibt. Komplettes Chaos. Komplettes ja, mit Chaos. Den Spielern. Fünf Spieler in die Amateure wurden wieder hochgeholt. Gabor Kiraj wird wohl den Verein verlassen in Richtung Fulham. Also da ja, ist hab ich gelesen. Komplettes Chaos. Mayhem. Dann sind wir wieder bei mir in der Region. Illertissen gegen Werder Bremen. Boah. Auch bei mir hier um die Ecke. Das ist ja eine Fußballregion, wo du da lebst. Ja, das ist wirklich, also, aber interessiert mich auch nicht. So, dann hier, Carl Zeiss Jena gegen Erzgebirge Aue. Ist natürlich ein Ostderby, wie ja, man so schön sagt. Wasch ich das. Und dann finde ich es gut, dass es zum ersten Mal Gastmannschaften gibt. USC La Paloma Blanco gegen 1899 Hoffenheim. Ja, das ist auch das Schöne. Das ist ja die erste Initiative in diesem Jahr vom DFB, dass die ersten ausländischen Mannschaften auch am DFB-Pokal mit teilnehmen dürfen. Was ist denn das für eine Mannschaft? USC La Paloma Blanco. USC Paloma. Oberliga Hamburg spielen die. Oberliga Hamburg. Ich glaub's ja gar nicht. Willst du wissen, wer sonst noch so in der Oberliga Hamburg rumhüpft? Ja, Schneisen. Schneisen, genau. Elmshorn, Viktoria Hamburg. Elmshorn, selbstverständlich. Und der FC Süderelbe oder sowas in der Art. Ja. Spielt da auch rum. Krass. Naja. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Nee. Sachen gibt's, die schreibt nur der DFB-Pokal auf. Ja. Bisher? Ja gut, man sagt ja immer so, dass die Favoriten hier locker durchkommen, aber also den einen oder anderen Upset sehe ich bis jetzt aber schon. Welcher denn? Holstein Kiel, ich denke mal, es wird ein 6-0 gegen München. Illertissen gegen Bremen, 4-0 für Illertissen. Das ist ganz klar. Tippspiel, Platz, Tippspiel, wo warst du da nochmal? War ich glaube auf dem Podium. Podium, ja, das stimmt. USC Paloma ist für mich der aktuelle Top-Kandidat auf den Titel. Ich will ein Trikot von dem Verein. Ja, USC Paloma. Blanco. Das ist ja großartig. Ich muss mal gucken, ob man sich... Ist das auf nicht der auf den nigerianischen Antillen irgendwo? Ich gucke jetzt gerade, ob man sich das Trikot kaufen kann. Die haben aber keinen Fanshop. Das ist eine holländische... Kampfansage ist ihr großes Motto für dieses Spiel. So, die haben auch sage und schreibe 559 Facebook-Likes. Liebe 4-Ecken-2-Elber-Hörer, macht den Verein USC Paloma berühmt. Klickt auf Liken. Hoffenheim, da gab es ja das große Thema um diesen Modest. Der war ja schon in Russland, dann ist er wieder zurückgereist, dann war er schon in Wolfsburg, ist dort wieder zurückgereist, um jetzt aber in Hoffenheim zu bleiben. Den Modest wollten sie, glaube ich, als LKW-Fahrer für diesen Friedenskonvoi da einstellen. Mhm. Da hat er Schnellreis ausgenommen. Ja, also das mit dem Modest, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, was da abgegangen ist. Und man muss sich immer fragen, wie diese Spieler dann die Saison jetzt dann motiviert sind und so. Ich meine, eigentlich muss er Gas geben, wenn er nicht mehr wechseln sollte, ist ja noch Zeit. Mhm. Eigentlich muss er Gas geben, denn ich denke mal, der will ja vielleicht auch weg, oder? Sonst würde es ja da nicht so ein Rampeltampel geben. Genau wie Klaas-Jan Hüntelaar, der ja auch gesagt hat, dass 1-0 für Leverkusen, Busen. Oh. Muss man an der Stelle mal sagen. Klaas-Jan Hüntelaar, was hat der gesagt? Der hat, der wurde gefragt, Mensch, wie sieht's aus, wollen Sie hier, bleiben Sie auf Schalke? Und da hat er gesagt, wie es aussieht, schon, aber wenn mein Berater mit einem interessanten Angebot kommt, dann höre ich mir das definitiv an. So, also. Ja, verständlich. Er hat ja auch nicht mehr so viel Zeit jetzt, um nochmal auch auf großer Bühne zu beweisen. Dass aber ich sage, ja, kann, er wird's aber nie beweisen. Ja, vermutlich nicht. Er wird's nicht schaffen. Vermutlich. Der ist, glaube ich, Schalke der richtige Verein für ihn. Ja, sehe ich genauso. Schalke und ganz ehrlich, ich hätte mich jetzt auch gar nicht so sehr gewundert, wenn Dortmund da mal angefragt hätte. Könnte ich mir auch nicht, ist für mich, natürlich, Brisanz, verstehe ich schon, Schalke, ja, Dortmund, aber ist so ein Stürmer, den will man eigentlich doch auch haben, finde ich. Also auch, ja. Ja, dann dein Verein, Chris, Preußen Münster gegen Bayern München. Tja. Das ist natürlich wieder... Not gegen Elend. Das ist ein Scheißspiel. Ich hätte mich gefreut, wenn Bayern München, wenn sie schon so einen unterklassigen Gegner bekommen, USC irgendwas... USC Paloma. Sowas wäre schön. Nee, aber so ein Traditionsclub, weißt du, der halt Dresden gegen Bayern, das hätte mir noch besser gefallen. Mhm. Oder auch Kickers gegen Bayern hätte mir gut gefallen. Das wäre schön gewesen, ja. Ja, aber ich glaube, Preußen Münster darf sich über eine volle Kasse freuen und das war's dann auch schon. Muss ich strecken, um in die nächste Runde zu kommen. Ja. Würzburger Kickers gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, Düsseldorf ist halt deswegen interessant, weil Düsseldorf irgendwie nichts mehr so richtig auf die Reihe kriegt, seitdem sie abgestiegen sind vor einem Jahr. Haben die eigentlich noch den Trainer, den Querulanten, ne? Nee. Da ist doch hier Oliver Reck, oder ist der nicht mehr Trainer? Stimmt, doch, Oliver Reck, der ist Alkoholiker. Ja, der sieht auch so aus, aber ich mag ihn. Neubrandenburg, Mensch. Gegen Karlsruhe, da bin ich natürlich ganz klar für Karlsruhe, ist ja ganz klar. Ich glaube, Neubrandenburg ist auch aus dem Osten. Und deswegen bin ich natürlich da wieder für meine Heimat, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja näher an dir als an mir dran. Siehste? Muss eigentlich. Ne? Für dich. Nee, bin natürlich alteingesessener Karlsruhe-Fan. Arminia Bielefeld. Bielefeld gegen Sandhausen. Wieder ein Verein aus meiner Region, Sandhausen. Ja, das interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Also da finde ich dann immer ganz gut, wenn du bei FIFA da auf Simulieren drückst. Das könnte man bei dem Spiel auch machen, finde ich. Denke auch. Magdeburg, Augsburg, egal. Jetzt kommt es! Ricky. Moment. Magdeburg, Augsburg ist gar nicht so egal. Magdeburg ist das ist immer ein Verein, wo es richtig gut zur Sache geht. Interessantes Spiel und aber Augsburg. Auf dem Platz. Doch. Da ist ordentlich was los. Und Augsburg ist mit Sicherheit auch eine Mannschaft, die sehr interessant zu beobachten sein wird dieses Jahr. Weil natürlich sie die Latte sehr hoch gelegt haben. Aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Freiburg und Augsburg wird sehr interessant sein zu beobachten. Ja, wobei bei Freiburg habe ich jetzt Ginter nicht so verloren, den Oliver Koritke da am Tor oder wie der hieß. Nein, ich meinte das so, Freiburg hat ja auch letzte Saison jetzt nicht so gut gespielt. Im Gegensatz zu Augsburg, die überrascht haben. Und dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, dass für Augsburg die Tendenz stark nach unten geht. Befürchte ich auch. Deswegen finde ich dieses Spiel gegen Magdeburg schon wieder interessant. Ja, da bin ich einfach ein Feinschmecker. Und jetzt ist es soweit. Ich sag natürlich nicht Rasenballsport. Es ist Red Bull Leipzig. Absolut. Der beste Verein Deutschlands gegen den SC Paderborn. Ja. Ich kann überhaupt nicht fassen, dass das ein Bundesligist ist, aber es ist so. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit für Leipzig in die nächste Runde zu kommen mit einem Sieg über den Bundesligisten. Ja, es ist ja auch, denke ich mal, es ist auch eine Aussage, wenn du einen Bundesligisten besiegen würdest. Aber gleichzeitig ist es für Paderborn auch, sag ich mal, also das sind auch zwei Vereine, die sehe ich auch auf Augenhöhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Leipzig ist instant immer im Zugzwang. Auch in der zweiten Liga habe ich so das Gefühl, dass wir da immer im Zugzwang sind und die Leute von uns immer besonders viel erwarten. Ja, aber ist auch verständlich. Ihr habt ja auch Ansprüche an die Fans, an die vielen, vielen Hunderte von Fans. Und da kommt ihr durch. Das schafft er. Paderborn wird gestürzt. Der erste Bundesligist auf dem Weg zum Finale. Ich glaube, dass wir gegen Paderborn gewinnen. Ganz ehrlich. Ja. Also ich glaube, das können wir schaffen. Und den positiven Trend der letzten Tage, Wochen fortsetzen. Jahre. Gestartet in die Saison. Unbesiegt bislang. Ja. Weißt du das letzte Mal, wann wir das letzte Mal verloren haben? Was denn? Nein, das irritiert mich nur ein bisschen. Gibt's keine Aufzeichnungen mehr drüber bei Kicker? Also 10 Spiele sind wir mindestens ungeschlagen. Also das muss man an der Stelle mal sagen. Es gibt auf kicker.de keine Aufzeichnungen darüber, wann wir das letzte Mal geschlagen wurden. Die gibt es nicht nur auf kicker.de, nicht? Die gibt es im Internet nicht mehr. Ja, ist einfach zu lange her. Ich gucke gerade mal auf euren Kader. Und wir haben großartige Mannschaften besiegt, wie die Stuttgarter Kickers. Ja. Wie 1. FC Saarbrücken, Hansa Rostock. SV Darmstadt, zu denen kommen wir auch noch gleich. Wir haben gegen Borussia Dortmund 2 ein Unentschieden erkämpft. Ja, errungen, ja. Chemnitz, weggeschickt, weg mit dem Zeug. Jan Regensburg und selbst gegen die großen, großen Heidenheimer haben wir noch ein Unentschieden geholt. Aber das war, glaube ich, so, dass Heidenheim in der letzten Minute oder so ausgeglichen hat. Ich verfolge die Mannschaft wirklich schon mit einem Auge. Es war nicht die letzte Minute, es war. Weißt du, wie der Trainer heißt eigentlich? 72. Ja, warte, nicht sagen. Der hat so ein Ah, oh, ich weiß, es ist verdammte Axt. Ein gemeiner Name ist es, ja. Ja, ja, ja. Ich komm drauf. Warte. Ich google wirklich nicht. Ich überlege. Oh, wie heißt der? Hat so einen typisch ostdeutschen Namen. André, irgendwas von rum? Fast. Ah, irgendwas ostdeutsch. Nee, komm nicht mehr drauf. Alexander? Ja, grimmig oder nee, warte mal. Warte, wie heißt der nochmal? Alexander Grimmig. Ja, das würde doch passen. Du bringst mich auch immer wieder raus. Ja. Nee, komm nicht drauf. Alexander Zorniger. Zorniger, so hieß er. Natürlich kenne ich unseren Trainer, logisch. Zorni. Zorni heißt der. Auf Twitter übrigens unter Zorni 2.1. RB Zorni. RB. Real RB Zorni. Also Real Zorni. Gegen den Trainer vom FC SC Paderborn, André Breitenreiter, born in Langenhagen. Mit Dominik Strohengel, der ja einen wahnsinnigen Lauf abgeliefert hat in der Rückrunde dritte Liga. Nee, ehrlich, der hat wirklich, glaube ich, in jedem Spiel getroffen, nicht in der kompletten Rückrunde, aber ewig lange. Wenn er nicht gespielt hat. Der hat ewig lange immer wieder getroffen. Also das ist ein Stürmer, der mich bei der Sportschau, die ich hier regelmäßig verfolge, begeistert hat. Jedes Spiel, Ewigkeiten, wirklich. Also ich weiß jetzt, ich würde jetzt gerne wissen, wie viele Spiele der in Folge getroffen hat, aber es waren viele. Ja, schön. Ist natürlich eine interessante Partie gegen Wolfsburg, weil auch hier Wolfsburg ist natürlich der ganz klare Favorit, aber Darmstadt wird unangenehm werden für Wolfsburg, bin ich mir sicher. Ja, aber das sollte machbar sein. Hodenheim, wieder hier bei mir in der Ecke. Debüt von Bentner, oder? Kann man schon sagen. Ja, ich weiß es nicht. Muss der jetzt am Sonntag, also der war ja nicht verletzt. Ja, wenn sie das Trikot bis dahin fertig gestrickt haben, dann klappt das ja. Wenn nicht, sieht er das alte irgendwie von wie ist der nochmal, der dunkelhäutige Superknipser? Graffici? Graffici, zieht er das nochmal an. Ja, Graffici. Sind ja die X-Men, ne? Die Wolfsburger. Da sind sie. Hast du das Trikot mal gesehen? Nee. Ist ein großes X drauf. Für was steht das? Für X-Men. Nee, ich meine, da muss es ja irgendwie einen Golf geben, der so heißt. X-Golf oder was? X. Die Generation X ist das. Cool. Und auch grün, guck mal. Grün. Ja, also, das ist wieder enttarnt alles. Das gibt's doch gar nicht. Heidenheim Union Berlin ist aber ein cooles Spiel. Muss ich jetzt hier nochmal reinkrätschen. Mhm. Heidenheim Union Berlin, auch cooles Spiel, auch mit Denksternchen versehen. Ja. Bin ich gespannt. Union Berlin mag ich ja auch. Heidenheim hier bei mir. Die machen auch mal Stimmung, ne? Heidenheim ist immer ordentlich was los, ja. Doch, habe ich Lust drauf. Jetzt baut alles ein bisschen ab. Kickers Offenbach gegen Ingolstadt. Naja. Naja, also ich muss grundsätzlich sagen, Cottbus gegen Hamburg, da ist Hamburg schon deeply in trouble. Das wird lustig, das Spiel. Da hat sich ja dieser Mittelfeldspieler, da den sie geholt haben, der hat sich heute schon wieder verletzt. Das ist so unfassbar, dass Hamburg im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gegen Cottbus irgendwie gefühlt schon mit dem Rücken zur Wand steht. Ja. Es ist eigentlich noch nichts passiert, aber gefühlt stehen die schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und wenn die dieses Spiel verlieren, da habe ich das Gefühl, dass die Leute sich schon wieder vor den Bus Slomka setzen. Die setzen sich vor den Bus? Ja, ich weiß nicht, Steine. Ja. Also Stand jetzt ist Slomka auf dem heißen Sessel. Gut, das ist jetzt nicht so verwunderlich, glaube ich. Vor dem ersten Spiel. Pass mal auf, ich habe da eine These aufgestellt. Ich glaube, dass Hamburg gerne den Trainer ersetzt hätte, ja, aber klar, einfach keinen gefunden haben, dass sie es praktisch verkaufen konnten. Also sie können ja jetzt ja nicht irgendeine Pfeife hinsetzen oder, sag ich mal, nicht so ganz bekannten Trainer. Das hätte sofort für Kritik gesorgt, aber wenn man jetzt, ich sag mal, was ganz Abwegiges, ja. Wenn der Kühne hat doch auch gesagt, dass er den Slomka nochmal überprüft. Ja, wenn die jetzt so einen Heinkes da hingesetzt hätten, ich weiß, das ist völlig aus... Das wäre nicht passiert, aber ich meine nur, wenn sie so einen richtig fetten Namen gehabt hätten, dass alle sagen, oh, da hätten sie es bestimmt gemacht. Der Kühne wollte ja den Jol holen, wieder. Ich stehe nicht so da drauf, mit Trainern nochmal zurückholen. Ja, der war erfolgreich. Finde ich auch bei Fee nicht so, ich bin kein Fan davon. Aber Fee ist das nicht eher so ein Übergangsding? Der wird doch dann den nächsten Schritt nachher ins Management machen, oder? Also das ist natürlich mittlerweile ja auch wieder in Frage zu stellen. Das hieß mal, dass Fee für Größeres vorgesehen ist beim VfB und man dann irgendwann mit Tuchel planen möchte, aber das klingt für mich wie ausgedacht. Also ich glaube, das hat sich wirklich jemand ausgedacht. Ich glaube nicht, dass das wirklich intern diskutiert wurde, so wie es in den Zeitungen stand. Ich glaube, das hat sich jemand ausgedacht. klingt für mich so abwegig. Umso mehr ich darüber nachdenke, Fee im Management, das passt überhaupt nicht. Warum denn nicht? Gefühlt ist das für mich ein Trainer, der zwar schon Einfluss auf Transferpolitik und so weiter nehmen möchte und so in diese Teamchef-Richtung geht, aber dass sich der Fee da ins Management setzt und der Bobic in Vorstand geht und so, das klingt für mich alles so behämmert. Ich kann es nur so sagen, aber irgendwie, da wäre ich nicht mit warm. Nee. Der Fee soll jetzt mal versuchen, was aus dieser Mannschaft zu machen. Er hat jetzt schon viel zu tun, glaube ich. Das ist wirklich eine schwere Aufgabe, aus dem Klumpen da irgendwas zu formen. Ja, also da hat er schon genug zu tun. Und dann sehen wir mal weiter. Also ich habe wirklich keine großen Erwartungen, was Stuttgart angeht. Ich hoffe einfach nur, dass die so einen aus der Not herausgeborenen Lauf bekommen und möglicherweise nicht um den Abstieg mitspielen, aber ja, einstellig, sag ich mal. Ja, also so transfermäßig, dieser Romeo, da muss man erstmal gucken, ob der einschlägt. Kann man natürlich aber auch so sehen, dass man hier keine Stunts gemacht hat und irgendwelche Leute verpflichtet, die keinen Sinn machen. Das finde ich ja manchmal dann auch gar nicht so doof, dass man sagt, okay, wir haben junge Spieler, aber andererseits ging das die letzten Jahre in die Hose. Da haben sie es nämlich genauso gemacht. Haben sie immer wieder auf die Jugend gesetzt und dann war halt einfach überhaupt kein richtiges Gerüst mehr da. Es ist schwierig. Was man noch dazu sagen muss, ich war ja beim VfB-Opening am Sonntag. Ja. Und es war schon sehr merkwürdig, dass es da nicht so richtig diese Euphorie-Stimmung irgendwie, die war nicht da. Also ich war wirklich, als dann die ganzen Spieler auch... Diese Aufbruchstimmung in eine neue Ära. Nichts zu spüren. Es war auch lang, es war überhaupt nicht voll. Es war... Die Spieler waren, wo die vorgestellt wurden, da um die Bühne herum war natürlich dann schon was los, aber so das ganze Gelände konntest du, wir sind glaube viermal durchgelaufen innerhalb von 10 Minuten und es war wirklich ein komplettes Festgelände, das da abgesperrt war. Man konnte wirklich problemlos durchlaufen und als die Spieler dann vorgestellt wurden, auch die Neuen, kam nichts. Es war wirklich wie auf so einem... Ja, aber wer ist denn ein Transfer, wo du sagst, Mensch, der, das ist er. Wo ich jetzt zum Beispiel da war, kam der, wie heißt denn der jetzt, der neue da mit dem jugoslawischen Namen? Der Dicke. Wie heißt denn der jetzt, Mensch? Weil ich muss mal nachgucken. Ja, das war einer so dick geworden bei euch. Ayeton? Was denn? Der... Kostic, ja, der war ja wirklich, viele wollten den, auch so die Fans und der Verein sowieso und der kam dann auf die Bühne und es hat sich halt so angefühlt, als ob halt irgendeine Pfeife da auf der Bühne steht, auch die Davi und die ganzen Jungs, auf die man ja so ein bisschen ja jetzt guckt und hofft, dass die endlich wieder Gas geben können, nichts, das wirkte wirklich, als ob da die zweite Mannschaft vorgestellt wird. Also so, ich habe ja auch schon andere VfB-Openings miterlebt, aber das hat wirklich so irgendwie den Anstrich gehabt von, hier wird gerade unsere zweite Mannschaft vorgestellt. Und ganz interessant war es, als der Neue da von Chelsea vorgestellt wurde, da war halt Totenstille. Also der Stadionsprecher, der da auch die Vorstellung der Spieler übernommen hat, hat sich da Mühe gegeben und hat versucht, da eine gewisse Euphorie zu erzeugen und es wurde halt geklatscht. Also das ist halt... Ja, so anstandshalber klatschen wir mal. Es war schon erschreckend. Es war schon aus meiner Sicht erschreckend, was da nicht los war. Also eine Euphorie kann man da jetzt für den ersten Spieltag nicht mitnehmen. Nee. Ich glaube, dass da viel Realismus eingekehrt ist. Ich glaube nicht, dass die Fans dem Verein den Rücken kehren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man ist sehr froh, dass man Armin Fee hat. Ich glaube wirklich, dass es hoch angesehen wird, dass er hoch angesehen wird in Stuttgart. Aber ich glaube, dass man mittlerweile sich schon ganz oder sehr darüber im Klaren ist, dass man jetzt hier nicht auf Platz 4 irgendwie schielen wird oder so und auch überhaupt das internationale Geschäft nicht auf der Agenda stehen kann. Vielleicht ist man auch ein bisschen enttäuscht, ob der Aussagen von Ferdi Bobic. Ja, das ist mit Sicherheit... Das ist mit großer Horn geblasen, ne? Das ist mit Sicherheit die Hassfigur so in Stuttgart. Aber man muss ihm einen zugutehalten, er nimmt das wie ein Mann. Also das klingt jetzt... Zwar sehr floskelhaft, aber es ist so. Er steht da in der Brandung und es brettert wirklich unermüdlich auf ihn ein seit Monaten. Und er lässt sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Das finde ich auch irgendwo mal bemerkenswert. Und ich bin wirklich kein Freddy Bobic-Fan oder irgendwas. Aber ich finde, wenn sich einer da hinstellt und der beweist eigentlich das, was die Fans oft von Spielern verlangen, nämlich Herzblut, dass sie dabei bleiben, der kämpft weiter. Er hätte sich doch auch leicht machen können und sagen können, Leute, wisst ihr was, ich hänge hier irgendwie, was weiß ich, die Aktentasche oder so an den Nagel. Ich bin jetzt kein Manager mehr und ich möchte mich jetzt irgendwo anders umgucken, weiß der Kuckuck. Ich denke mal, vielleicht wäre auch ein anderer Verein interessant gewesen für ihn, nochmal da was zu probieren. Aber oder nein. Oder Sepp Paloma zum Beispiel. Erwähnen. Er kämpft sich da jetzt durch und er wirkt auf mich nicht hilflos. Also es wirkt auf mich nicht so, als ob der uns immer wieder besänftigen möchte mit irgendwelchen Sprüchen. Ich habe, jedenfalls wie er das alles nimmt, habe ich große Hochachtung vor ihm. Und zwar dazu gewonnen, muss man dazu sagen. Doch, doch, Freddy Bobic hat sich bei mir gemacht in der Gunst. Aktuell jedenfalls. Jetzt müsste es nur noch fachlich stimmen, ne? Das ist immer das Problem. Bei einem Verein oder bei einem Manager, der im Endeffekt, so kommt es mir vor, nicht das machen kann, was er gern würde, aufgrund... Aber es ist doch möglich bei euch. Ja, ich glaube eben nicht, dass es so extrem möglich ist, weil der Verein unbedingt dieses Stadion so schnell wie möglich abbezahlen möchte, weil sie einfach diesen Schreck aus vergangenen Zeiten, als sie mal fast keine Lizenz erhalten haben, der steckt da immer noch drinne, weil dieselben Leute noch am Ruder sind. Auch in den Gremien und so. Das sind dieselben Leute, die da saßen und zusehen mussten, wie ihr Verein fast vor die Hunde gegangen ist. Und ich glaube, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt in Transferpolitik. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, das, was sie jetzt machen, die Alternative wäre gewesen, du kaufst da jede Pfeife, die du bekommst für 7 Millionen oder so. Aber ja. 5 Millionen. Das haben sie halt nicht gemacht. Sondern sie haben gesagt, nee, wir glauben jetzt an unsere jungen Spieler. Wir haben vereinzelt Spieler, die wir unbedingt gerne haben möchten. Da haben sich so Spieler wie Josh Sadou dann eben für Hannover oder so entschieden. Aber jetzt mit dem Kostic haben sie einen bekommen, den sie unbedingt wollten. Der Chelsea-Transfer, den ich finde das gar nicht schlecht. Das ist ein international erfahrener Spieler. Defensiv im Mittelfeld, das kann nicht schaden, da noch ein bisschen Erfahrung mit reinzuholen. Ja, mal abwarten. Auch die Vertragsverlängerung mit Ibisevic ist ja auch ein kleines Zeichen. Dass man sagt, wir wollen solche Spieler halten, die gute Leistungen bringen. Und ja, mal sehen, vielleicht passiert ja auch noch was auf dem Transfermarkt. Ibisevic vielleicht der wichtigste Transfer. Die wichtigste Verlängerung auf jeden Fall, ja. Dass man den bis 2019 oder sowas fasst, ne? Ja. Das ist ja fast schüchtern mit seiner Karriere. Ich finde es auch gut, dass man Ulreich halten nicht konnte, aber dass er da geblieben ist. Glaube ich auch ganz wichtig für Stuttgart, dass du einfach so eine gewisse Konstanz bekommst und wieder eine Hierarchie einkehrt in die Mannschaft. Und auch Rüdiger zum Beispiel, der ja auch lange im Gespräch war, ins Ausland zu gehen, auch den konnten sie halten. Ich glaube, du musst einfach dafür sorgen, dass diese Mannschaft mehr Hierarchie bekommt und dass du da wieder ein Gerüst reinkriegst. Und dann sind die Spieler an und für sich keine schlechten. Ja, wenn man da jetzt als Kollektiv funktioniert, sprich, wenn der Trainer den sehr guten Job macht, dann ist da sicherlich was drin, aber nicht Europa. Nee, sehe ich auch nicht so. Das Ziel muss sein, so schnell wie möglich 40 Punkte zu holen. Ja, und dann einstellig. Ja. So ähnlich wie, ich denke mal, die Ziele... wie Hannover. Ja, genau, wie Hannover. So, das ist so unser Verein, an dem wir uns orientieren können und andersrum genauso. Ja, Dresden dann gegen Schalke noch, das Fernsehspiel. Ist vom Namen her ein schönes Spiel. Ja, Dresden hat in den letzten Jahren für mich irgendwie so am Stellenwert verloren. Früher meine ich jetzt so vor 5, 6 Jahren, da war Dresden irgendwie schon noch... So ein richtig toller Traditionsverein, aber irgendwie ist das weg bei mir mittlerweile. Weiß auch nicht. Also Dresden hat auch nicht mehr so dieses, verkörpert für mich nicht mehr so diesen Kampf, den die früher verkörpert haben. Weil das Stadion wird brennen gegen Schalke jetzt und dann auch noch im Fernsehen und so. Das wird toll werden, denke ich mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke hier stolpert. Das glaube ich auch nicht. Schalke, das werden wir dann auch nochmal groß in unserem 4-Eng-12er Sonderheft besprechen, wenn wir alle 18 Bundesliga-Clubs durchgehen. Und ich finde die Transferpolitik ein bisschen merkwürdig von Schalke, muss ich mal sagen. Der gute Horst Held, der schwärmt ja immer davon, dass er so einen tollen Kader beisammen hat mit Choupo-Moting und mit Sidney Sam, die beiden Top-Transfers, glaube ich. Boah, komisch, oder? Also Choupo-Moting, ein guter Mann. Ja, Sidney Sam kannst du auch mal holen, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, Schalke hat eine gute Mannschaft gehabt, schon im letzten Jahr, hat Pech gehabt mit den Verletzungen von Huntelaar und so. Also Schalke habe ich auf dem Zettel. Champions League. Ja. Ja. Können sie mitspielen. Ja. Nö, also ich denke auch, DFB-Pokalmäßig können die, glaube ich, auch was reißen. Ja, ist natürlich immer möglich, richtig. Also für solche Vereine sowieso. Was ich gerade noch gesehen habe, dass Dresden Wir sind ja abgestiegen, ganz gut gestartet ist mit, warte mal jetzt, ja, ein Unentschieden, also 3 Siege, ein Unentschieden. Ist ja auch, sag ich mal so, für die mentale Verfassung gar nicht so uninteressant. Kann mit Sicherheit unangenehm werden. Auswärts für Schalke in Dresden kann mit Sicherheit unangenehm werden. Für mich ein kleiner Upset möglich. Ist ja mit Sicherheit, wenn Dresden da irgendwie das Tor reinbekommt und vielleicht sogar führen 1-0, dann entsteht da Druck auf Schalke und die könnten sich vielleicht einen Rausch spielen. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wenn du schon im Saft stehst. Wenn so du sieht's aus, ne? Spiele, ja, Intus hast. Ja. Man hat das, finde ich, am besten gesehen. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, als Bayern gegen St. Petersburg rausgeflogen ist im UEFA Cup. Halbfinale, was das war. Da hat man das, fand ich, richtig gemerkt irgendwie. Was das ausmachen? Nee, warte mal, das ist ja Quatsch. War es nicht so, dass St. Petersburg zu dem Zeitpunkt gar nicht gespielt hat? Dass die Winterpause hatten? Die hatten Winterpause, die so haben lange. Ja, vergiss da einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, ist vielleicht der Gegenpart zu deiner These. Naja, oder einfach nur Bullshit. Aber mit Sicherheit, für Mannschaften wie Leipzig oder Dresden, die Unterklassiger spielen und schon voll im Betrieb sind, ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Und ja, ich bleib dabei, Leipzig ist für mich der Top-Kandidat für den Upset, um Paderborn den Erstligisten rauszuschmeißen. Dresden-Schalke wird geil, das gucke ich mir an. Ja, habe ich mir auch vorgenommen. Ja. Gut, Ricky, ich würde sagen, wir haben's. Ganz kurze, flockige Ausgabe. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich auch. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich mache lieber keine Prognose, wann es die nächste Ausgabe geben wird. Ja, aber ich glaube, wir zur Meisterfeier, zur DFB-Pokal-Siegesfeier von Rasenballsport sende ich live aus Leipzig. Ja, wenn sie Bayern 3-1 weggebügelt haben im Finale. Ja. Wird schön. Hast du dir schon Trikot vorbestellt? Nee, ich kaufe mir keine Trikots. Nicht mal von Red Bull Leipzig? Nee, es würde einfach keinen Sinn machen, wenn ich mir ein Trikot kaufe. Weil ich würde es nie tragen. Nicht gegen Leute, die Trikots tragen, aber ich finde es irgendwie immer merkwürdig, wenn Leute Trikots tragen. Symbolcharakter, ne? Im Stadion. Du bist Leipziger. Das stimmt, aber man kann es mir auch ansehen. In diesem so Sinne. Verbrauchtes Aussehen. In diesem Sinne, Ricky, schön, dass wir heute auch nochmal in der Gemeinschaft erfahren durften, dass du jetzt Leipziger Mitglied bist, find Red Bull Leipzig. Dass ich jetzt absoluter Vollgamer bin ich jetzt. Vollblutgamer bist du? Ja. Wir haben schon 2 Dutzend Spiele vorbestellt, von Mordors Schatten bis über Splatoon haben wir schon alles vorbestellt. Laying Down zum Hot Bitches haben wir auch vorbestellt. Splatoon wird gut. Splatoon, ja. Ja, was denn? Ja, natürlich. Na gut. Ricky, ich mache jetzt hier mal was anderes. Ja, tschüss. Tschüss.